Kann der Papst irren, wenn er die Kirche lehrt? Klar, macht er jeden Tag, sagen die Rationalisten. Katholische Kirche, Katechismus bzw. Theologie spricht ganz anders. Der Papst kann nicht irren. Das heißt, er ist in Definitionen, die sich auf den Glauben und die Sitten beziehen, unfehlbar. Ja, also wenn er mit in Kraft seiner höchsten Lehrgewalt Fragen definiert, Dinge definiert, die sich auf den Glauben und die Sitten beziehen, direkt oder indirekt, da ist er unfehlbar. Da kann man an der Wahrheit dieser Aussage nicht zweifeln, nicht irren, ohne am Glauben Schiffbruch zu nehmen, wie es dann auch immer heißt, in den unfehlbaren Aussagen der Päpste. Übrigens schon vor der Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit als Dogma durch das Erste Vatikanische Konzil. Der Pius IX., der damals immer noch Papst war, der schon 1854, 16 Jahre vorher, das Dogma von der unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes mit päpstlicher Unfehlbarkeit, mit seiner eigenen päpstlichen Unfehlbarkeit erklärt. Das ist keine Frage der zeitlichen Abfolge. Die päpstliche Unfehlbarkeit hat es immer schon gegeben, nur ist sie als Glaubenswahrheit extra definiert worden, feierlich definiert worden noch am Ersten Vatikanum. Also der Papst, wenn er die Kirche lehrt, kann sich nicht irren. Und hier spricht er nur von den feierlichen Definitionen, weil die Unfehlbarkeit der Kirche hat er schon abgehandelt. Ja, wenn wir uns erinnern, vorhergehenden Kapitel. Ja. Deswegen spricht er hier jetzt nur spezifischerweise, wo es ja logisch ist, über die Anwendung der päpstlichen Unfehlbarkeit. Die Unfehlbarkeit, sagt das Erste Vatikanum, mit der Christus seine Kirche ausgestattet hat, kann auch der Papst persönlich alleine, ohne jemanden zu fragen und ohne mit anderen Bischöfen abzusprechen oder irgendwas, ausüben. Hat auch der Papst selber. Unfehlbarkeit der Kirche wird also in verschiedener Weise ausgeübt. In außerordentlicher Form ein Konzil mit dem Papst oder Papst ex cathedra oder in allgemeiner ordentlicher Weise das allgemeine ordentliche Lehramt der Kirche, das ebenfalls unfehlbar ist. Wenn ich feststellen kann, dass zu einer gewissen Zeit gewissen Zeitpunkt, irgendwann in der Geschichte übrigens, alle Bischöfe, die mit dem Papst vereint sind oder waren, dasselbe gelehrt haben, dann ist diese Lehre ganz sicher unfehlbar. Muss ja wahr sein, wenn es alle gesagt haben. Ja, oder quer durch die Jahrhunderte immer dasselbe gelehrt worden ist, an einem Punkt, sie sicher unfehlbar war. Diese Unfehlbarkeit ist eben auch dem Papst selber gegeben, aus den erwähnten Gründen. Aus den erwähnten geschichtlichen Gründen, sich auf den Heiligen Petrus, die Nachfolge des Heiligen Petrus beziehen. Deswegen stimmt es ja, ubi Petrus ibi Ecclesia, wo Petrus ist, da ist die Kirche. Nur heute gibt es die Kirche, obwohl es keinen Petrus gibt, also keine Nachfolger Petri, außer materiell gesehen, jemand, der die Wahl hat. Die Wahl zum Papst, aber nicht die vollen, den Beistand Christi. Einige sagen, muss trotzdem der Papst sein, weil ohne Papst gibt es keine Kirche. Muss mal genauer fassen, diese Frage in der heutigen Zeit. Wo sie keiner für möglich gehalten hätte. Also bei den Theologen, die allermeisten Theologen sprechen sich darüber gar nicht aus, weil es mir gar nicht in den Sinn gekommen ist, dass es einen solchen Zustand mal geben würde.